Nun merkt aber wohl auf, mein Fräulein. Erwiesen ist es bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardillac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Dann aber bewegt sich der Türflügel widrig knarrend und heulend in den Angeln, so dass, wie es angestellte Versuche bewährt haben, selbst im obersten Stock des Hauses das Getöse widerhallt. Nun wohnt in dem untersten Stockwerk, also dicht neben der Haustüre, der alte Meister Claude Patru mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe 80 Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardillac nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend punkt 9 Uhr die Treppe hinabkam, die Türe mit vielem Geräusch verschloss und verrammelte, dann wieder hinaufstieg, den Abendsegen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Die Aufwärterin schlug daher, es mochte 21:30 Uhr sein, in der Küche, in die sie über den Hausflur gehend gelangt, Licht an und setzte sich zum Meister Claude an den Tisch mit einer alten Chronik, in der sie las, während der Alte, seinen Gedanken nachhängend, bald sich in den Lehnstuhl setzte, bald wieder aufstand und um Müdigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langsam auf- und abschritt. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürze eine schwere Last zu Boden, und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Die Schauer der entsetzlichen Tat, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit dem hellen Morgen trat dann ans Licht, was in der Finsternis begonnen. Aber, fiel die Scuderie ein, aber um aller Heiligen willen, könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch denn irgendeinen Anlass zu dieser Tat der Hölle denken? Erwiderte Larigny, Cardillac war nicht arm, im Besitz vortrefflicher Steine. Bekam, fuhr die Scuderie fort, bekam denn nicht alles die Tochter? Ihr vergisst, dass Olivier Cardillacs Schwiegersohn werden sollte. Er musste vielleicht teilen oder gar nur für andere morden, sprach Larigny. Teilen? Für andere morden? Fragte die Scuderie in vollem Erstaunen. Wisst, fuhr der Präsident fort, wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräfplatz, stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so bedrohlich über ganz Paris waltete. Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschen der Gerichtshöfe verspottend ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wusste. Durch ihn wird, muss alles klar werden. Die Wunde Cardillacs ist denen ganz ähnlich, die alle auf der Straße in den Häusern Ermordete und Beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, dass Olivier Brusson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, dass Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen, aber es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wider seinen Willen. Und Madelon, rief die Scuderie, und Madelon, die treue, unschuldige Taube. »Ei«, sprach Larigny mit einem giftigen Lächeln, »ei, wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist? Was ist ihr an dem Vater gelegen? Nur dem Mordbuben gelten ihre Tränen.« »Was sagt ihr?« schrie die Scuderie. »Es ist nicht möglich, den Vater, dieses Mädchen.« »Oh«, fuhr Larigny fort, »oh, denkt doch nur an die Brinvilliers.« Ihr mögt es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Conciergerie werfen zu lassen. Der Scuderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spähe er in den tiefsten, geheimsten Gedanken Mord und Blutschuld. Sie stand auf. »Seid menschlich«, Das war alles, was sie beklommen, mühsam atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, bis zu der Präsident sie mit zeremoniöser Artigkeit begleitet hatte, kam ihr, selbst wusste sie nicht wie, ein seltsamer Gedanke. »Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brusson zu sehen?« So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an, dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. »Gewiss«, sprach er, »gewiss wollt ihr nun, mein würdiges Fräulein, eurem Gefühl, der innern Stimme mehr vertrauend als dem, was vor unseren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Scheut ihr nicht den düstern Aufenthalt des Verbrechens? Ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? So sollen für euch in 2 Stunden die Tore der Conciergerie offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen.« In der Tat konnte sich die Scuderie von der Schuld des jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn. Ja, kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt wie La Reynie bei solch entscheidenden Tatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Scuderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht. Und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte. Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und so viel möglich in ein Geheimnis zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es wertlos schien, sich weiter darum zu bekümmern. In der Conciergerie angekommen, führte man die Scuderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Türe trat, sank auch die Scuderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, dass man sie nach dem Wagen bringe. Fort, augenblicklich fort, wollte sie aus den Gemächern der frevelnden Verruchtheit. Ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war ja jeder Zweifel gehoben, La Reyniers schreckliche Vermutung ganz bestätigt. Olivier Brusson gehört zu der fürchterlichen Mordbande. Gewiss ermordete er auch den Meister. Und Madelon, so bitter, noch nie vom inneren Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, verzweifelte die Scuderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, dass Madelon mitverschworen sein und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Wie es denn geschieht, dass der menschliche Geist, ist ihm ein Bild aufgegangen, emsig Farben sucht und findet, es greller und greller auszumalen, so fand auch die Scuderie jeden Umstand der Tat, Madelons Betragen in den kleinsten Zügen erwägend, gar vieles, jenen Verdacht zu nähren. So wurde manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal freveliger Bosheit, studierter Heuchelei. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen konnten wohl erpresst sein von der Todesangst, nicht den Geliebten bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie im Busen nähre, vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluss stieg die Scuderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madelon sich ihr zu Füßen. Die Himmelsaugen, ein Engel Gottes hat sie nicht treuer zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und flehte sie laut um Hilfe und Trost. Die Scuderie, sich mühsam zusammenfassend, sprach, indem sie den Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte als ihr möglich, »Geh, geh, tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe seiner Schandtaten erwartet. Die heilige Jungfrau möge verhüten, dass nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwerlaste.« »Ach, nun ist alles verloren!« Mit diesem gellenden Ausruf stürzte Madelon ohnmächtig zu Boden. Die Scuderie überließ die Sorge um das Mädchen der Martinière und entfernte sich in ein anderes Gemach. ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen, wünschte die Scuderie, nicht mehr in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das im bittern Hohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet. Sie vernahm, wie die Martinière Madelon fortbrachte, die leise seufzte und jammerte. Ach, auch sie haben die Grausamen betört. Ich, Elende, armer, unglücklicher Olivier. Die Töne drangen der Scuderie ins Herz. Und aufs Neue regte sich aus dem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der Glaube an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich, rief die Scuderie, »Welcher Geist der Hölle hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird?« In dem Augenblick trat Baptiste hinein, bleich und erschrocken mit der Nachricht, dass Desgrais draußen sei. Seit dem abscheulichen Prozess der La Voisin war Desgrais' Erscheinung in einem Hause der gewisse Vorbote irgendeiner peinlichen Anklage. Daher kam Baptistes Schreck. Deshalb fragte ihn das Fräulein mit mildem Lächeln, »Was ist dir, Baptiste?« »Nicht wahr? Der Name Scuderie befand sich auf der Liste der La Voisin.« »Ach, um Gottes Willen«, erwiderte Baptiste am ganzen Leibe zitternd, »wie mögt ihr nur so etwas aussprechen?« »Aber Desgrais, der entsetzliche Desgrais, tut so geheimnisvoll, so dringend. Er scheint es gar nicht abwarten zu können, euch zu sehen.« »Nun«, sprach die Scuderie, »nun, Baptiste, so führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann.« »Der Präsident«, sprach Desgrais, als er ins Gemach getreten, »der Präsident La Reynie schickt mich zu euch, mein Fräulein, mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennte er nicht eure Tugend, euren Mut. Läge nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen? Hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre Ardente uns alle in Atem hält? Olivier Brusson, seitdem er euch gesehen hat, ist halb rasend. So sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so schwört er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Morde Cardillacs ganz unschuldig sei, wiewohl er den Tod gern leiden wolle, den er verdient habe. Bemerkt, mein Fräulein, dass der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter herauszubringen. Selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen. Euch nur, euch allein will er alles gestehen. Lasst euch herab, mein Fräulein Brussons Bekenntnis zu hören.« »Wie?« rief die Scuderie ganz entrüstet. »Soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen? Soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein, Desgrais. Mag Brusson auch ein verruchter Mörder sein, nie wäre es mir doch möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden.« »Vielleicht«, versetzte Desgrais mit einem feinen Lächeln, »vielleicht, mein Fräulein, ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brusson gehört habt. Batet ihr den Präsident nicht selbst, er solle menschlich sein? Er tut es, indem er dem törichten Verlangen Brussons nachgibt und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brusson längst reif ist.« Die Scuderie schrak unwillkürlich zusammen. »Seht«, fuhr Desgrais fort, »seht, würdige Dame, man wird euch keineswegs zumuten, noch einmal in jene finstere Gemächer zu treten, die euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen, bringt man Olivier Brusson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus. Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu fürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit inbrünstiger Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei euch, von dem, was euch Brisson entdeckt, so viel zu sagen, als euch beliebt, kann man euch zu mehrerem zwingen. Die Scuderie sah tiefsinnend vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich, entschlossen, sprach sie mit Würde: »Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brisson her. Ich will ihn sprechen.« So wie damals, als Brisson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Scuderie gepocht. Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Scuderie, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brisson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging leise die Türe des Gemachs auf. Desgrais trat herein, hinter ihm Olivier Brisson, fesselfrei, in anständigen Kleidern. »Hier ist«, sprach Desgrais, sich ehrerbietig verneigend, »hier ist Brisson, mein würdiges Fräulein«, und verließ das Zimmer. Brisson sank vor der Scuderie nieder, auf beide Knie, flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen traten. Die Scuderie schaute erblasst, keines Wortes mächtig auf ihn herab. Selbst bei dem entstellten, ja durch Gram, durch grimmen Schmerz verzerrten Zügen strahlte der reine Ausdruck des treuesten Gemüts aus dem Jünglingsantlitz. Je länger die Scuderie ihre Augen auf Brissons Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, sie vergaß, dass Cardillacs Mörder vor ihr knie. Sie sprach mit dem anmutigen Tone des ruhigen Wohlwollens, der ihr eigen: »Nun, Brisson, was habt ihr mir zu sagen?« Dieser, noch immer kniend, seufzte auf vor tiefer, inbrünstiger Wehmut und sprach dann: »O mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen?« Die Scuderie, ihn noch aufmerksamer betrachtend, erwiderte, dass sie allerdings in seinen Zügen die Ähnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunden und dass er nur dieser Ähnlichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn ruhig anhöre. Brisson, schwer verletzt durch diese Worte, erhob sich schnell und trat, den finsteren Blick zu Boden gesenkt, einen Schritt zurück. Dann sprach er mit dumpfer Stimme: »Habt ihr denn an Guyot ganz vergessen? Ihr Sohn Olivier, der Knabe, den ihr oft auf euren Knien schaukeltet, ist es, der vor euch steht.« »Oh, um aller Heiligen willen«, rief die Scuderie, indem sie mit beiden Händen das Gesicht bedeckend in die Polster zurücksank. Das Fräulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu entsetzen. An Guillot, die Tochter eines verarmten Bürgers, war von klein auf bei der Scuderie, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog, mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher, sittiger Jüngling, Claude Brisson geheißen, ein, der um das Mädchen warb. Und da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war, der sein reichliches Brot in Paris finden musste, an ihn auch herzlich liebgewonnen hatte, so trug die Scuderie gar kein Bedenken, in die Heirat der Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit, und was den Liebesbund noch fester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knaben, der holden Mutter treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Scuderie aus dem kleinen Olivier, den sie Stunden, Tage lang der Mutter entriss, um ihn zu liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. 3 Jahre waren vorüber, als der Brotneid der Kunstgenossen Brissons es dahin brachte, dass seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so dass er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf und so geschah es, dass die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Scuderie, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paar Mal schrieb an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie. Und diese musste glauben, dass das glückliche Leben in Brissons Heimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr aufkommen lasse. Es waren jetzt gerade 23 Jahre her, als Brisson mit seinem Weibe und Kinde Paris verlassen und nach Genf gezogen. »Oh, entsetzlich«, rief die Scuderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte. »Oh, entsetzlich! Olivier, bist du der Sohn meiner Anne? Und jetzt?« »Wohl«, versetzte Olivier ruhig und gefasst, »wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr ahnen können, dass der Knabe, den ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr auf eurem Schoß ihn schaukelnd Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jünglinge gereift, der einst vor euch stehen würde, grässlicher Blutschuld angeklagt. Ich bin nicht vorwurfsfrei. Die Chambre Ardente kann mich mit Recht eines Verbrechens zeihen. Aber so wahr ich selig zu sterben hoffe, sei es auch durch des Henkers Hand, rein bin ich von jeder Blutschuld. Nicht durch mich. Nicht durch mein Verschulden fiel der unglückliche Cardillac.« Olivier geriet bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Scuderie auf einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand. Er ließ sich langsam nieder. »Ich hatte Zeit genug«, fing er an, »mich auf die Unterredung mit euch, die ich als die letzte Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen als nötig, euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen. Er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr euch auch die Entdeckung des Geheimnisses, das ihr gewiss nicht geahnet, überraschen, ja mit Grausen erfüllen mag. Hätte mein armer Vater Paris doch nie verlassen. Soweit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewusstsein des drückendsten Mangels, des tiefen Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht. Von tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch. Sie wollte euch alles klagen, aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl falsche Scham, die oft an dem todwunden Gemüte nagt, hielt sie von ihrem Entschluss zurück. Wenige Monaten nach dem Tode meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. »Arme Ann, arme Ann«, rief die Scuderie von Schmerz überwältigt. »Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, dass sie hinüber ist und nicht fallen sieht den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers mit Schande gebrandmarkt«, so schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden, entsetzlichen Blick in die Höhe warf. Es wurde draußen unruhig, man ging hin und her. »Ho, ho«, sprach Olivier mit einem bittern Lächeln, »der Grès weckt seine Spießgesellen, als ob ich hier entfliehen könnte. Doch weiter. Ich wurde von meinem Meister hart gehalten, unerachtet ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, dass einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als der nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schulter, indem er den Schmuck beäugelnd sprach, »Ei, ei, mein junger Freund, das ist ja ganz vortreffliche Arbeit. Ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Cardillac, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zudem solltet ihr hingehen. Mit Freuden nimmt er euch in seine Werkstatt, denn nur ihr könnt ihm beistehen in seiner kunstvollen Arbeit und nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch lernen.« Die Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf. Mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister loszumachen. Ich kam nach Paris. René Cardillac empfing mich kalt und barsch. Ich ließ nicht nach. Er musste mir Arbeit geben, so geringfügig sie auch sein mochte. Ich sollte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen funkelnden Augen, als wollte er hineinschauen in mein Innerstes. Dann sprach er, »Du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle. Du kannst zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle dir gut. Du wirst mit mir zufrieden sein.« Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben, die, irr ich nicht, auf dem Lande bei irgendeiner Muhme Cardillacs damals sich aufhielt. Endlich kam sie. O du ewige Macht des Himmels, wie geschah mir, als ich das Engelsbild sah? Hat je ein Mensch so geliebt als ich? Und nun, o Madelon! Olivier konnte vor Wehmut nicht weitersprechen. Er hielt beide Hände vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich mit Gewalt den wilden Schmerz, der ihn erfasst, niederkämpfend, sprach er weiter. Madelon blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. Cardillac schien nichts zu merken. Ich gedachte, hätte ich erst seine Gunst gewonnen und konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Madelon zu werben. Eines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. »Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr«, fing er an. »Fort aus dem Hause noch in dieser Stunde und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen.« Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker, hängt die süße Frucht zu hoch, nach der du trachtest. Ich wollte reden. Er packte mich aber mit starker Faust und warf mich zur Türe hinaus, dass ich niederstürzte und mich hart verwundete an Kopf und Arm.